Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Liebe Freunde, da hilft alles nichts. Da müssen wir mal drüber reden. Ich habe einen solchen Hals. Sie machen sich keine Vorstellung. Ich bin geladen bis hinten hin. Ja, es ist die Dummheit mancher Leute, ja, die ist ja wirklich nicht mehr zu übertreffen. Damit meine ich jetzt nicht Sie, sondern da gibt es offensichtlich Gazetten, Bücherschreiber und Aliens, ja, die immer wieder gutgläubige Menschen so richtig schön ins Boxhorn jagen können. Und das Allerschlimmste ist, man kann dagegen anreden, wie man will. Ich meine, ich probiere es jetzt nochmal, ne, damit Sie natürlich als Meinungsmultiplikatoren im Nächsten weiterreden. Also es gibt ja Sachen, das ist unglaublich. Ja? Das ist unglaublich. Ich meine, gut, fangen wir vorne an. Wie war Ihr 5. Mai? Ja, der 5. Mai. Es war der Tag vor dem 4. Mai. Und nach dem, nee, nach dem 4. Mai war der. Oder vor dem 6. Es war ein Freitag. Es war dieser I Love You Day. Erinnern Sie sich? Also nochmal von vorn. Wie war Ihr 5. Mai? Das ist das Thema heute. Wissen Sie, was da los war? Der 5. Mai 2000. Ja? Am 5. Mai geht die Welt unter. Haben Sie es nicht gemerkt? Morgens um 9? Ne? Am 5. Mai erzittert das Universum in seinen Grundfesten. Flutkatastrophen, Erdbeben, die Sonne bricht aus, das Wetter bricht zusammen. Und was man sich sonst noch, der Dow Jones ist völlig im Minus, bei minus 2000 Grad, bei minus 2000 Punkten. Der DAX existiert gar nicht mehr als solcher. Ja? Euro, also ist alles kaputt. Alles im Eimer. Warum? Nicht? World ends in year 2000, also die Welt endet im Jahr 2000. Die Welt verbrennt. Die Welt bricht zusammen. Hier sieht man es, Earthquakes, ja? Und jede Menge Mist. Am 5. Mai, morgens um 9 Uhr. Am 5. Mai des Jahres 2000, morgens um 9 Uhr, ist die Welt untergegangen. Und Sie haben es nicht mitgekriegt. Natürlich. Sie haben wieder nichts mitgekriegt. Aber ich habe es mitgekriegt, in der Woche vorher. Ja, ich habe Anrufe gekriegt von irgendwelchen Redaktionen und von unbescholtenen Bürgern. Ja, um Gottes Willen, wenn es in der Zeitung steht, dann muss doch was dran sein. Manche Leute wollten schon ihr Konto auflösen und ihre Häuser verkaufen. Als ich ihnen dann meine Kontonummer gegeben hatte, habe ich am nächsten Tag gemerkt, ist doch nichts gelaufen. Wissen Sie, was am 5. Mai los war? Ach Gott, am 5. Mai war die Erde allein im Universum. Also die Erde ist ja die Sache mit dem Mond, ne? Das ist ja der Planet, auf dem wir so wohnen. Die Erde dreht sich um die Sonne. Und am 5. Mai um 9 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, da standen alle anderen Planeten, also Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, auf der anderen Seite des Sonnensystems. Stellen Sie sich das mal vor. Alle Planeten standen und die Erde allein gegen den Rest der Welt. Wissen Sie, was da passiert? Nichts. Überhaupt nichts passiert da. Nur bei einigen Herrschaften. Da ist offensichtlich im Gehirn irgendwas passiert. Am 5. Mai, da soll ja die Erde von den kosmischen Kräften zerquetscht werden. Wissen Sie, wenn jemand ein Buch schreibt über den Weltuntergang, dann ist er hoffentlich nicht so clever und lässt sich die Honorare vor dem Weltuntergang auszahlen. Das wäre nämlich verdammt doof von ihm, ne? Ein Buch zu schreiben, dann darauf zu warten, dass aus dem Erlös des Buchverkaufs dann irgendwie ein paar Mark rauskommen. Denn wenn der wirklich dran glauben würde, dann würde er doch dieses Buch nicht schreiben. Also das jetzt erstmal als völlig unwissenschaftliches, aber wie ich denke, vernünftiges Argument. Erstens. Ne? Zweitens, jetzt fangen wir mal mit der Physik an. Also ich habe mich jetzt soweit wieder beruhigt, gut. Hm? Die Sonne. Die Sonne macht im Sonnensystem, deswegen heißt das Sonnensystem Sonnensystem, 99,9% der Gesamtmasse aus. Alles klar? Schön. Um die Sonne herum bewegen sich die Planeten. Schon seit Jahrmilliarden tun die das. Ne? Die Inneren bewegen sich was schneller, also Merkur, Venus, Mars und so weiter, bewegen sich was schneller. Die Äußeren, die haben es weiter, die bewegen sich was langsamer. Schön. Die Masse der Planeten im Sonnensystem ist also dieses 0,1%. Ne? Die Sonne macht 99,9% aus, die Planeten 0,1%. Der größte Planet, wissen Sie noch? Na, das ist der gestreifte mit dem Punkt drauf, Jupiter. Der ist doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Nun ist er Gott sei Dank auch eine Ecke weit weg. Ne? Also bei dem einen ist praktisch schon mal alles zusammengefasst. Der Rest ist, Gott, kann man vergessen. Massemäßig. Ja? So, jetzt ist die Frage, welche Bewegung, welche Kraft, also mal, welche Kraft ist nur dafür verantwortlich, dass die Planeten sich um diesen Stern herum bewegen? Die Schwerkraft, genau. Und die Schwerkraft hat was mit Masse zu tun. Nun, da wo die Masse am größten ist, ist auch die Schwerkraft am größten. Na, deswegen sind die Planeten auf ihren Bahnen, nicht? Die haben einen Drehimpuls, einen Bahndrehimpuls und deswegen haben sie die Abstände. Der Merkur innen, der merkt schon ganz schön was von der Schwerkraft der Sonne, der wird da also ab und zu mal richtig durchgeknetet, ne? Die äußeren wenig. Wir merken auch was von der Schwerkraft der Sonne, aber sie hält uns nur im Wesentlichen auf unserer Bahn. Was passiert jetzt, wenn alle Planeten, ne, auf der anderen Seite des Sonnensystems sind? Was für Auswirkungen hat das für die Erde? Na? Genau, keine. Denn die Masse der Planeten da drüben ist ja völlig unerheblich. Das kann man vergessen. Also gut, nehmen wir mal Zahlen jetzt. Ja. Nehmen wir mal an, die Schwerkraftwirkung der Sonne, sogenannte Gezeitenwirkung, also wäre in unseren Einheiten 1. Also welcher Körper hat noch ähnliche Wirkung auf uns? Das wissen alle, die schon mal an der Nordsee Urlaub gemacht haben, der Mond. Na, man kommt da oben hin, ist immer Ebbe. Warum? Nun, weil der Mond durch seine große Nähe eine ganz schöne Kraft auf die Erde ausübt. Und dann gibt es diese Wasserberge, ne, auf der einen Seite zum Mond hin, auf der anderen Seite vom Mond weg, also von der Erde. Und diese Wasserberge, diese Flutwellen laufen über die Erde. Das ist Ebbe und Flut. Fein. Der Mond hat aufgrund seiner großen Nähe eine Gezeitenkraft, die ist doppelt so groß wie die der Sonne. Fein, das haben wir auch noch begriffen. Und der ganze Rest können Sie vergessen. Wenn Sie einen Fußball in der Hand halten, dann ist die Schwerkraftwirkung dieses Fußballs auf Sie selbst größer als die Wirkung sämtlicher Planeten im Sonnensystem. Und am 5. Mai 2000, morgens um 9 Uhr, standen diese Planeten da in einer Reihe und da sollte die Welt untergehen. Warum eigentlich? Was haben die Leute sich eigentlich dabei gedacht? Das sind die abstrusesten Beziehungen zusammengestellt. Stellen Sie sich mal vor. Also, da gab es Leute, die haben also behauptet, ja, wenn die Planeten in einer Reihe stehen, dann ziehen die an der Sonne. Na und? Dann ziehen die an der Sonne und verursachen Sternbeben. Also die Sonne erzittert in ihrem Innersten und ist sich da am Schütteln. Ja? Und jedes Mal, wenn das Plasma also so schüttelt, dann gibt es ja Ausbrüche. Haben Sie ja neulich gesehen, haben Sie das Nordlicht gesehen neulich? Hat ein wunderbares Nordlicht, bis nach Augsburg runter. Das kommt ja dadurch, weil das Sonnenwindplasma manchmal, wenn die Sonne ausbricht, auf das Erdmagnetfeld donnert. Nun, das Magnetfeld, das wird dann da durchgeknetet. Und wenn sich Magnetfeld durchkneten lässt, ne, Sie denken Sie an die Schule, wenn in meinem Fingern die Magnetfeldlinien sind und ich habe die jetzt so schön in Bewegung, dann läuft durch meinen Daumen ein Strom. So war das bei dem Sonnenwind auch. Der Sonnenwind hämmert auf das Erdmagnetfeld drauf, schüttelt diese Magnetfelder richtig durch, dann jagt ein Strom auf die Erdatmosphäre runter und dieser Strom, den sieht man dann als Nordlicht wabern. Nur das war jetzt, weil die Sonne jetzt mal so aktiv war, die hat ja alle 11 Jahre, hat die ja ihren Höhepunkt, also jetzt nicht ihren Höhepunkt, Quatsch. Er hat ja einen 22-Jahres-Zyklus magnetisch und ab und zu bricht die dann mal aus. Gut, aber das ist ja alles kein Problem. Ich meine, das macht sie seit 4,5 Milliarden Jahren. Aber wenn jetzt hier diese Planeten da stehen, dann soll sie angeblich also quasi aus sich rausgehen in dem Moment. Ne? Und, nix. Das Einzige, was an diesem 5. Mai passiert ist, ist, dass man morgens den Computer angemacht hat, sich über gedacht hat, oh, wer liebt einen denn da? Man kriegt ja diesen Virus da aufgesetzt. Aber das hat natürlich mit kosmischen Katastrophen überhaupt nichts zu tun. Diese Planeten, die da in einer Reihe sitzen, die waren nicht für diesen Virus verantwortlich. Wer weiß, wer das gewesen ist, ist ja egal. Aber hier, bei diesen Planeten soll jetzt, und darüber müssen Sie sich mal überlegen, darüber haben Leute Bücher geschrieben. Bücher, gedrucktes Papier. Die haben das verkauft, ich weiß nicht wie oft. Die Planeten in einer Reihe ziehen an der Sonne und verursachen dabei, ne? Also Flutkatastrophen, Erdbeben und so weiter. Jetzt, man kann es ja mal für einen Moment ernst nehmen. Ja, was macht ein ordentlicher Wissenschaftler? Er guckt nach Korrelationen. Wissen Sie, was das ist? Das sind statistische Zusammenhänge. Mit anderen Worten, wenn es solche Planetenkonstellationen nochmal geben sollte, was glauben Sie, wie oft das eigentlich passiert, dass Planeten in einer Reihe stehen? Statistisch alle 120 Jahre. Das Sonnensystem ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Ja? Das heißt, das ist einige Millionen Mal passiert. Und nie ist die Welt untergegangen. Nun gab es natürlich zu Zeiten der Dinosaurier wahrscheinlich auch nicht so schwachsinnige Autoren, die sowas aufgeschrieben haben. Also Sie merken schon, ich komme von meiner Wut nicht runter, es tut mir leid. Aber also vor 120 Jahren war auch nichts los. Ja? Wir hatten alle möglichen Konstellationen und nie ist die Welt untergegangen. Ja? Nie. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau. Also, immer dann, wenn diese Konstellationen da sein sollen, dann soll also ein ganz besonderer Zusammenhang sein. Man kann sich das ja angucken. Das Schöne am Sonnensystem, und das ist ja das Schöne an der Gravitationskraft überhaupt, die ist ja einfach. Newton, Isaac Newton, das war der Mann mit dem Apfel, ne? Dem damals ja der Apfel auf den Kopf gefallen ist und der aber daraufhin auch darüber nachgedacht hat, was die Welt im Innersten zusammenhält, nämlich die Schwerkraft. Dieses Schwerkraftgesetz erlaubt es uns ja, die Bahnen der Planeten zu berechnen. Nicht in aller Ewigkeit, aber immer hinkwe, zum Beispiel zurück und vor. Ja? So, das heißt, wir können das Schicksal unseres Sonnensystems für eine ganze Weile ausrechnen. Und dann kann man gucken, gab es in dem Jahr, in dem so eine Konstellation war, gab es da Erdbeben, Flutkatastrophen oder irgendwas anderes? Na, was glauben Sie? Nix, natürlich nix. Ne? So hat sich übrigens, kann ich bei der Gelegenheit mal bemerken, ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Sendezeit, das Bermuda-Dreieck, kennen Sie noch die Geschichte mit dem Bermuda-Dreieck? Ist auch Blödsinn. Da haben sich Leute vor 10 Jahren zum ersten Mal bei dem Schiffsversicherer Lloyds erkundigt. Gibt es da eigentlich überhaupt mehr Schiffsunfälle im Bermuda-Dreieck? Haben die in ihren Dateien nachgeguckt? Nö, ist ganz normal. Da gehen nicht mehr Schiffe unter wie sonst auch. Ja, da haben, ne, Sie wissen, von wem ich rede. Da gab es ja Bücher. Bermuda-Dreieck, Raumzeitsprung, UFOs und all sowas. Ne? Aber wo war ich denn stehen geblieben? Genau, bei diesen Doomsday-Leuten. Nicht? Also die also wirklich damit Geld verdienen, andere Leute ins Boxhorn zu jagen. Wir haben nicht den leisesten Hinweis, aber auch wirklich nichts, dass irgendetwas passiert, wenn die Planeten in irgendeiner Reihe stehen. Ob die nun sehr nah an der Erde sind, also praktisch mit der Erde auf einer Seite, oder ob die auf der anderen Seite sind. Übrigens, das hat keiner gesehen, ist ja klar. Ne? Die Sonne ist ja so hell, die hat das alles überstrahlt. Kein Mensch hat irgendwas davon gesehen. Aber gut, also wenn es jetzt auf der anderen Seite wäre, also die Planeten praktisch alle in einer Reihe wäre, dann wäre die Schwerkraftwirkung dieser Planeten auf die Erde natürlich am größten. Aber auch das können Sie vergessen. Ja? Das merkt Ihr Glas Wasser, nicht die Bohne. Der Planet Erde merkt davon nichts, überhaupt nichts. Also mit anderen Worten, was kann ich Ihnen raten, wenn demnächst mal wieder irgendwo steht, die Welt geht unter? Ja? Ruhig bleiben, Ball flach halten, ja? Und sich nicht verrückt machen lassen. Rufen Sie uns nicht an, bitte. Ja? Besprechen Sie sich mit Ihrem Versicherungsagenten wegen mir oder spenden Sie das Geld, was Sie für solche Bücher ausgeben wollen, an irgendeinen gemeinnützigen Zweck. Ja? Aber lassen Sie sich um Gottes Willen nicht verrückt machen. Dieses Universum hat 15 Milliarden Jahre gebraucht, um Sie hervorzubringen. Das Universum hat sich eine Menge Arbeit gemacht. Ja? Und es wird sich nicht durch so eine saudumme Geschichte da aus dem Rhythmus bringen lassen. Ja? Also in diesem Sinne, ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal irgendwo ein Beruhigungsschnäppchen dringen, denn die 15 Minuten jetzt, die waren schon wichtig für mein Gemüt. Machen Sie es gut.